Deutschlandfunk. Essay und Diskurs. Am Mikrofon ist Barbara Schäfer. Kunst irritiert, Religion auch. Und in der Gegenwart ist ihr Verhältnis geprägt von einer Konkurrenz um ihre Deutungsmacht als zeitkritische Instanz. Der niederländische Philosoph und Theologe Jean-Pierre Wils hat das Verhältnis von Kunst und Religion neu untersucht. Für ihn sind beide prominente Anwärter auf das Amt des Sinnspenders und, geschichtlich betrachtet, früheste Rebellionen gegen das Schicksal. Wils betrachtet den Krieg, den beide führen, wenn der Heiligenschein verrutscht. Der Vorwurf der Blasphemie zieht sich durch die Geschichte der Kunst wie ein Leitmotiv. Im Jahr 2005, als die dänische Zeitung Jyllands Posten 12 Karikaturen veröffentlichte, die unter anderem den Propheten Mohammed mit einem Bombenturban zeigten, hatte die Debatte um Blasphemie in Kunst und Kultur neue Dimensionen angenommen. Seit einigen Jahren diskutieren Geisteswissenschaftler und Juristen, Kunstgelehrte und Schriftsteller den Sinn, Unsinn und die Handhabung des Blasphemieparagraphen 166 des Strafgesetzbuches. Der Schriftsteller Martin Mosebach hatte 2012 in einem Essay in der Berliner Zeitung kritisiert, die Blasphemie sei zur lässigen Attitüde oder kalkulierten Spielerei verkommen und bekam eine ironische Antwort von Schriftsteller Ingo Schulze, der jedes Verbot für die Kunst ablehnt. Und damit sind wir auch schon in einem Dreieck, das den in Nimwegen lehrenden Philosophen Jean-Pierre Wild seit längerem beschäftigt, nämlich die ziemlich überraschenden Wechselbeziehungen von Religion, Kunst und Blasphemie. Ganz unzweifelhaft haben einige der größten Kunstskandale des 20. Jahrhunderts mit Blasphemie zu tun, doch Jean-Pierre Wild sieht weniger die Gegensätze als die Gemeinsamkeiten. Im folgenden Gespräch, das Walter van Rossum mit Jean-Pierre Wils geführt hat, geht es aber auch darum, inwieweit die Aufregungen um Blasphemie weniger mit Kunst oder Satire zu tun haben, sondern mit Inszenierung und Politik. Jean-Pierre Wils, ich versuche jetzt mal, Ihnen meinen eigenen Fall vorzulegen. Ich sage Ihnen, auf der einen Seite fände ich extrem albern, jetzt durch die Gegend zu laufen und sagen, Gott ist doof oder Gott liebt mich nicht, weil ich jetzt krank bin oder meine Freundin mich verlassen hat. Und wenn er denn hinhörte, dann muss er die Güte haben, diesen Blödsinn zu überhören. Aber auf der anderen Seite nehme ich bei mir wahr, dass ich ein gewisses Verständnis für den Zorn einiger Muslime habe, die sich furchtbar über Beleidigungen des Propheten aufregen. Ich teile nicht die Folgen dieses Zorns, aber ich kann das verstehen. Emphatisch leuchtet mir das ein, dass diese Leute getroffen sind und auf eine bestimmte Weise schwer verletzt sind. Was ist mit mir los? Können Sie mir das erklären? Also ich glaube, dass es eine Irritation ist, die ich zunächst einmal selber eigentlich auch teile. Also ich denke, dass der Zornbereiter Gott, der zu allen Zeiten in der Lage ist, sich zu echauffieren, sozusagen sich emotional provozieren zu lassen und dann eigentlich auch nicht zögert zuzuschlagen oder jedenfalls aus der Wahrnehmung seiner Anhänger nicht zögert zuzuschlagen, also dass diese Vorstellung natürlich eine gewisse karikaturhafte Signatur bekommen hat im Laufe jedenfalls der westlichen Religionsgeschichte, also jedenfalls also seit der Aufklärung, denke ich, also steht dieses doch sehr anthropomorpher, also sozusagen unseren menschlichen Emotionen und also deren Zügellosigkeiten nachgebildeten. Es ist ein milder Gott. Es ist ein sehr milder Gott, um sozusagen an seine Stelle gerückt, um nicht zu sagen ein völlig harmloser Gott, der offensichtlich damit beschäftigt ist, also unsere vor allem privaten Sinnbedürfnisse irgendwo zu erfüllen. Und also das ist, denke ich, auch eine Art von kultureller Einübung, die wir miteinander, ob wir nun religionsfreundlich oder eher religionsabstinent oder sogar religionsfeindlich eingestellt sind, miteinander teilen. Und die Rückkehr der Blasphemie, und zwar auch in den mittlerweile westlichen Gefilden, irritiert uns zutiefst. Also wir haben nicht erwartet, sozusagen, dass Menschen nochmal sich in eine Voraufklärungsattitüde hinein empfinden wollen und es dann quasi auch noch in die Tat, in die schrecklichen Taten umsetzen. Die Irritation natürlich liegt darin, dass dieses aufgeklärte Verständnis, das man meines Erachtens auch verteidigen sollte, und ich meine, wir haben ja eine komplizierte, wenn man so will, Rechtsgeschichte auch hinter uns und in uns, also die Blasphemie und also deren Auswüchse hat bändigen können, hat transformieren können. Das sollten wir also nicht loslassen. Gleichzeitig aber, glaube ich, kann man auch aus einer interessierten Perspektive, also interessiert sein an Religion, sich die Frage stellen, ob um sozusagen dieser milde, weiche, sinnorientierte, harmlose, wenn man so will, therapeutisch veranlagte Religion, die sich in unseren Breiten eigentlich manifestiert seit Jahrzehnten, ob damit die Geschichte zu Ende erzählt ist. Und nun zeigt sich plötzlich, dass es nicht nur Refugien, sondern dass es auch lebhafte Territorien gibt, also wo dieses harmlose Gottesbild nicht geteilt wird. Wie müsste man dieses unharmlose Gottesbild, wie könnte man das beschreiben? Also sozusagen, dass ich, wenn ich jetzt Allah verfluchen würde, ich wirklich jemanden verletze. Warum passiert das da? Warum ist dieser Gott näher? Ist der zorniger? Ja, er ist zorniger. Ich weiß nicht, ob er zorniger ist, als der christliche Gott das noch gewesen ist zu seinen Zorneszeiten. Aber es liegt, glaube ich, dem oder dieser Empfindlichkeit, dieser Einstellung, liegt in der Tat ein anderes Gottesbild zugrunde. Und jetzt nicht nur Bild im Sinne von Vorstellungen, die man darüber haben kann oder nicht haben kann, sondern sozusagen ein gefülltes, ein substanzielles, ein, ich nenne es jetzt mal etwas unvorsichtig vielleicht, ein fast leibhaftes, sinnliches Gottesbild. Und nun, das ist etwas, was wir Abendländer, sage ich jetzt mal, trotz aller Klimmzüge auch der Theologie und in den Jahrhunderten, die hinter uns liegen, natürlich lange Zeit auch geteilt haben. Also man kann sagen, dass Menschen eigentlich bis weit in das 17., 18. Jahrhundert hinein in der Tat auch, also wir auch davon ausgegangen sind, dass Gott im Grunde doch eine Art Superperson ist, der gewissermaßen emotional eigentlich genauso gestrickt ist wie wir auch, mit dem Unterschied, dass er seinen Emotionen gewissermaßen auch Macht verleihen kann. Nun sollten wir darüber nicht vergessen, das Christentum kannte durchaus mal die Blasphemie und kannte einen ganz anderen Gott. Ja. Und den konnte man, wenn man den verfluchte, dann wurde es verdammt haarig. Nun, ein Fluch könnte auch im banalen Sinne des Wortes ein Fluch sein. Also ich meine, das muss jetzt also keine elaborierte Verwünschung sein, sondern es könnte einfach der missbräuchliche Umgang eigentlich, also mit dem Gottesnamen und mit dem Namen der Heiligen, der Jungfrau Maria, eigentlich auch sein. Auch der Name ist schon wichtig. Unheimlich wichtig. Übrigens war es ja nicht nur um sozusagen die Verfluchung, die Blasphemie verdächtig war, sondern es war immer wieder auch die Häresie, also die Ketzerei, das ist ungut, dass man, es ist eigentlich nie gelungen, genau dazwischen zu unterscheiden, eigentlich ob jetzt der Blasphemiker heretisch ist oder Heretiker blasphemisch ist oder beides. Aber der Name ist natürlich ganz wichtig und ich meine, da stoßen wir, glaube ich, auf einen ganz, ganz wesentlichen Irritationssachverhalt in diesen ganzen Debatten. Für uns späte Abendländer, ja, ist die Vorstellung, dass der Name eines Gottes gewissermaßen ihn nicht nur bezeichnet, im Sinne von, man könnte auch einen anderen Namen für ihn verwenden, Hauptsache wir meinen ihn, sondern nein, dass der Name, wenn man so will, gewissermaßen die göttliche Substanz inkorporiert. Also der Name ist, wenn man so will, ein sinnliches Zeichen oder mehr als das, ist eine sinnliche Anwesenheit gewissermaßen der Person, die wir da benennen. Genauso übrigens ist das auch mit den Bildern, jedenfalls in weiten Teilen des abendländischen Bildverständnisses bis zur Reformation. Weder der Name noch das Bild sind, wenn man so will, eigentlich nur Träger eines Inhaltes, sie sind nicht nur die Vehikel unserer Intention, sondern sie sind, wenn man so will, die Anwesenheit dessen, den wir da bezeichnen bzw. bebildern. Und das endet sozusagen auch die Vorzeichen der Diskussion komplett. Also hier stoßen, wenn man so will, zwei Metaphysiken aufeinander, um sozusagen, es gibt die aufgeklärte Metaphysik, die um sozusagen die Religion auch gezähmt hat, durch die Sprachtheorien der Neuzeit und der Moderne und sozusagen semiotisch sensibilisiert ist und nicht mehr davon ausgeht, dass die Zeichen sozusagen den Inhalt gewissermaßen inkorporieren. Demgegenüber steht eine, nennen wir sie vielleicht eine Metaphysik der Präsenz, die ebenso alt ist, in der man nicht davon ausgeht, dass das so ist, sondern in der man beispielsweise auch meint, dass die schriftlichen Zeichen, dass die Schrift, dass ein Buch Träger, um sozusagen, also einer sakralen, einer divinen Substanz ist, sodass also auch der unflätige Umgang mit dem Buch, beispielsweise mit dem Koran, in der Tat aus der Perspektive der Gläubigen eine, wenn man so will, authentische Gotteslästerung darstellt. Was ich jetzt der aufgeklärten Variante übel nehmen würde, ist, dass sie sich sozusagen nicht schlau macht über diese andere Variante von Religion. Mhm. Wenn ich jetzt nicht ihre klugen Bücher und Texte gelesen hätte, wüsste ich das auch nicht so genau. Dass wir sozusagen mit zwei verschiedenen Auftrittsformen, Erlebensformen von Religion zu tun haben. Mhm. Und da ist ja die große Frage über unser Thema hinaus, wie können die nebeneinander koexistieren? Wir kommen da bestimmt gleich nochmal drauf zurück. Ich will nochmal in der Historie bleiben. Jetzt könnte man ja sagen, Jesus Christus selbst ist wegen Blasphemie verurteilt worden. Er hat sich zu Gottes Sohn erklärt und das haben seine Richter, die römischen Richter, als Gotteslästerung bewertet. Ja. Ich meine, daran zeigt sich natürlich auch, dass die Blasphemie natürlich immer auch eine innerreligiöse Angelegenheit gewesen ist, sogar eigentlich hauptsächlich. Also ich meine, also die Blasphemie ändert ihr Aussehen erst in dem Moment, also wo sie Gegenstand einer nicht religiösen rechtstheoretischen und irgendwann auch rechtspraktischen Überlegung wird. Ich meine, sie ist zunächst einmal eben ein innerreligiöser Sachverhalt, was natürlich ebenfalls zur Folge hat, dass es aus der Perspektive von sozusagen religiös unmusikalischen oder unbegabten oder unwilligen oder abstinenten Menschen erst recht schwer ist, sich vorzustellen, dass es also eine historische, eine kulturelle Gestalt von Religion gegeben hat und nach wie vor in sehr, sehr großen Teilen dieser Welt auch gibt, die genau eigentlich also dieses, wenn man so will, kritische, hermeneutische, aufklärerische Verständnis von Religion, Selbstverständnis nicht teilt, sondern wenn man so will, eigentlich nach wie vor, also Teil dieser eher substanziellen, sinnlichen, unmittelbaren Religionskategorie ist. Und das sind zwei auch nicht nur Metaphysiken, man könnte sie auch zwei Kulturmodelle nehmen. Wäre vielleicht sozusagen unter der Frage, wie gehen wir mit dem Heiligen der anderen um? Genau. Das ist vielleicht das heikelste wirkliche Problem, aber dazu muss man erstmal verstanden haben, dass es für andere sowas wie Heiliges gibt, was für uns offenkundig in der Form nicht mehr gibt. Wie ist es eigentlich, was hält die Kirche eigentlich heute, also die christliche Kirche, von Blasphemie? Nun ja, sie ist natürlich vorsichtig geworden, je nachdem natürlich, welche christliche Kirche wir auch meinen. Also ich glaube, für Protestanten ist die Blasphemie aus mehreren Gründen nicht wirklich ein Thema, um so zu sagen. Also im Zuge des Protestantismus hat man ja, wenn man so will, eigentlich auch die religiösen Bilder schon sehr schnell, wenn man so will, in die Schranken gewiesen, nicht? Also mit natürlich Unterschieden zwischen Luther und Calvin. Aber man kann, denke ich, mit Hans Belting tatsächlich auch sagen, dass also schon sehr bald, also im Laufe der Reformation und in den Jahrzehnten danach eigentlich schon, wenn man so will, die Ästhetisierung der religiösen Bilder ansetzt. Das ist nicht der Fall in vielen anderen Konfessionen. Also die Katholiken, glaube ich, die halten quasi in diesen Blasphemie-Wettbewerben so ein bisschen das Mittelfeld. Sie sind etwas vorsichtig, sie sind auch strategisch eingestellt. Es kann schon mal sein, dass Madonna, um sozusagen eine also bestimmte Sensibilität zu sehr antastet. Das hat oft etwas von einer eher rituellen Empörung. Hin und wieder mal bei Ausstellungen landaufwärts und landabwärts geschieht es auch schon mal, dass es gewisse Proteste gibt. Aber gibt es noch so etwas wie eine kirchliche Gerichtsbarkeit, die innerkirchlich zumindest sagen, da Gericht hält? Nein, das ist nicht der Fall. Also das Thema ist natürlich auch innerkirchlich bis vor wenigen Jahren gewissermaßen marginalisiert worden. Also jedenfalls in den katholischen Kirchen des Westens doch eher ein minuskules Thema eigentlich gewesen. Das ändert sich allerdings langsam, aber sicher. Aber die Kirche, auch die katholische Kirche, versucht sich natürlich doch ziemlich ins Benehmen zu setzen mit der Kunst, weil sie von der Kunst auch wiederum gewisse revitalisierenden Effekte für sich selber eigentlich auch erwartet. Und deshalb, glaube ich, ist man mit dem Blasphemievorwurf sehr vorsichtig. Anders allerdings sieht es, denke ich, aus in den orthodoxen Kirchen. Ich meine, da haben wir in den letzten Jahren also mehrere Beispiele eigentlich auch gehabt. Man kann sagen, eigentlich also in der russisch-orthodoxen Kirche, teilweise denke ich auch in der griechisch-orthodoxen Kirche, gibt es eine hohe Alarmbereitschaft im Hinblick auf Blasphemie. Und das verschmilzt gewissermaßen auch mit politischen Machtansprüchen eigentlich auch, sodass da die Wirklichkeit, denke ich, ganz anders aussieht. Was nun wiederum mit der spezifischen Rolle und der Funktion der Ikonen natürlich in diesen Kirchen auch zusammenhängt. Und da betreten wir dann eigentlich auch wieder ein sehr interessantes Terrain. Sie sind schon in eine Richtung ausgebüxt, die können wir vielleicht jetzt gar nicht erschöpfend beantworten. Wie ist es noch bei den ganz anderen Religionen? Gibt es Religion und Blasphemie? Ist das immer ein Zusammenhang? Nun, die Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Also ich meine, man kann sagen, es gibt ja in der europäischen Theologiegeschichte, wenn man so will, eine gewisse Blasphemie-Doktrin. Ja. Nun ist es mir nicht bekannt jedenfalls, dass das in allen anderen Weltreligionen und kleineren weltreligiösen Gegenden genauso der Fall ist. Aber ich denke schon, dass man jedenfalls von einem gewissen a priori eigentlich ausgehen kann, nämlich dass sozusagen das Abnehmen, um nicht zu sagen, das Abflachen der Blasphemie-Empfindlichkeit, ja, so wie wir das etwa, grob gesagt, seit etwa 2 Jahrhunderten eigentlich in Europa kennen, dass das in allen Religionen zu allen Zeiten auf bestimmte Art und Weise existiert hat. Und das hängt natürlich eben mit einer also gewissen, vielleicht könnte man sagen, zivilisationsgeschichtlichen Einstellung oder Periode auch zusammen, nämlich dass Religion eigentlich in ihren Anfängen eigentlich ein sinnliches, körperliches, materielles, psychoenergetisch höchst sensibles Gebilde gewesen ist und dass die Art und Weise, wie wir, sozusagen Postaufklärer, auf Religion schauen, also zivilisationsgeschichtlich, kulturgeschichtlich relativ singulär ist. Also ich meine, wir sind interessiert an Religion, weil wir meinen, Religion sei beispielsweise notwendig für die also moralische Hochkultur in einer Gesellschaft, was ich übrigens sehr, sehr bezweifle, dass das so ist. Aber sie sei jedenfalls nötig, wenn man so will, wenn wir nicht gänzlich sinnzwecklos und bedeutungslos leben müssten. Und in dieses eher, wenn man so will, weiche Szenario der Sinnfragen, das Therapeutische, das Existenzielle, um so zu sagen. Ich will das nicht kleinreden, aber also das ist, wenn man so will, ein Späthorizont, typisch westliche Religion. Also dort, wo Menschen anfangen, sich die Frage zu stellen, wer bin ich? Gehört Religion zu meiner Identität? Trägt sie also zu der Bedeutung meines Lebens bei? Das sind im Grunde, wenn man so will, wenn es Massenphänomene wären, dann sind sie das seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Herr Wils, jetzt gibt es ja eine weltliche Jurisdiktion, die hat immer noch so etwas wie einen Blasphemieparagraphen. Das ist nicht so ein richtiger Blasphemieparagraph, also der berühmte 166er im Strafgesetzbuch. Der stellt ja nicht jetzt die Beleidigung Gottes unter Strafe, sondern die Religionsausübung, Behinderung. Die Behinderung, ja. Also es ist sozusagen. Ja, ich meine, das ist natürlich, wenn man. Den Religionsfrieden stört, heißt es. Ne? Das ist also auch schon eine sehr andere Formulierung. Ja. Das ist in der Tat eine andere Formulierung. Das ist auch ein Paradigmenwechsel natürlich. Ich meine, also irgendwann ist man eigentlich der Meinung gewesen, dass diese allzeit irritierbare, zuschlagende, zornbereite, seine Emotionen gewissermaßen nicht im Griff habende Gott, dass das eigentlich ein, könnte man fast sagen, ein blasphemisches Gottesbild eigentlich darstellt. Ja? Also dass man ihm eigentlich also diese anthropomorphen Unzulänglichkeiten eigentlich nicht zumuten sollte. Und also da verblasst sozusagen diese Vorstellung. Ich meine, wir stoßen eigentlich auch schon beispielsweise bei Spinoza eigentlich auf den Versuch, das Gottesbild ein Stück weit zu entemotionalisieren. Ja? Mhm. Also Gott wird gewissermaßen abstrakter. Überhaupt ein genereller Zug eigentlich, also seit der Frühaufklärung. Und in dem Moment, wo der Gottesbezug blasser wird, entsteht irgendwann die Einsicht, dass man jedenfalls die Einstellungen, die Menschen ihrem Gott gegenüber haben kann, dass man sie eigentlich strafrechtlich nicht sanktionieren kann, nicht also in diesen Blasphemiegesetzen. Und dann spricht man eben vom Religionsschutz. Und das ist eine gewaltige Veränderung natürlich, weil der Religionsschutz impliziert natürlich auch, dass man schon gar nicht mehr den Versuch unternimmt, ein exklusives oder monopolisiertes Gottesbild, um sozusagen in der Blasphemiegesetzgebung zu sanktionieren, sondern dass man Religion in der Einzahl, dann in der Mehrzahl, um sozusagen schützt. Und die Gründe, sie zu schützen, die werden gewissermaßen auch im Laufe der Zeit eher geringer. Also es ist vor allem eigentlich doch die Aufrechterhaltung des öffentlichen Friedens. Das scheint mir im Grunde eigentlich auch einer der wenigen überlebensfähigen Gründe zu sein, vielleicht an dem Religionsschutzparagraphen auch festzuhalten. Dann ist die Grenze natürlich bald auch erreicht, wo das Beleidigungsstrafrecht und dergleichen greift. Also die Statistik für dieses Gesetz ist sehr mager im Jahre 2012. Das sind die einzigen Zahlen. Es gab 12 Verurteilungen. Jetzt Er hat aber die Blasphemie ja nun irgendwie die Wogen geschlagen und ist zu einem großen Politikum geworden, durch mehrere Fälle. Ja. Darüber werde ich gerne mit Ihnen mal reden, weil für mich haben dieses was eigentümlich Inszeniertes, was eigentümlich Vorbereitetes, was Politisiertes. Und das eine ist natürlich die berühmten Mohammed-Karikaturen. Nun ja, ich meine, der berühmteste Fall ist natürlich zunächst einmal der Rushdie-Fall, natürlich aus den satanischen Versen. Also der hat gewissermaßen die Blasphemie eigentlich also auf unsere Netzhaut eigentlich wieder gesetzt. In den Mohammed-Karikaturen stoßen wir natürlich auf ein teilweise jedenfalls im Islam radikales Verbot jeglicher Bebilderung sozusagen des Propheten, was, wenn man natürlich auf die Geschichte selber schaut und auf die Bilddokumente, auf die Kunst sozusagen auch aus der Geschichte des Islam schaut, längst natürlich nicht überall der Fall ist. Aber Sie haben, glaube ich, zwei Begriffe gebraucht, die, glaube ich, ganz angemessen sind. Es hat etwas Inszeniertes und es hat etwas Politisches. Und ich denke, dass man in der Tat sagen kann, dass die globale Rückkehr von Blasphemie zu tun hat erstens mit einer starken Repolitisierung von Religionen. Auch hier zeigt sich erneut, also dass unsere bequeme westliche Vorstellung, wir würden gewissermaßen in einer Gesellschaft leben, die so ausdifferenziert ist, dass Religion und Politik sich ja seltenst, wenn dann eher bei gewissen rituellen, feierlichen Anlässen eigentlich, also mal kurz begegnen. Also, dass diese Vorstellung nicht globalisierungsfähig ist, das ist eigentlich also nicht der Fall. Also, da haben wir uns gewissermaßen in etwas zu sicheren Gefilden eigentlich gewähnt. Und man kann sagen, es gibt ein Wachsen von repolitisierter Religion weltweit. Und ja, aber zwar, ich meine auch, dass sozusagen die Blasphemie gut getimt war und man wollte auf Knöpfe drücken, um bestimmte Reaktionen zu haben. Ja. Es ist ja auch so merkwürdig kontextlos. Im Jahre 2005 war das mit dem Mohammed-Karikaturen. Ja. Und ich möchte nochmal die Gelegenheit nutzen zu sagen, das sind schauerliche Karikaturen, die sind so grottenschlecht. Das gehört jetzt zwar eigentlich nicht zum Thema, aber ich finde es schon ziemlich interessant, dass diese würstchenhaft dämlichen Bilder dann so eine Karriere gemacht haben. Aber die sind ja nicht wegen ihrer Qualität, sondern was sie dargestellt haben. Und also diese Jylland-Posten, diese doch reaktionäre dänische Postille mit 100.000er Auflage, wollte wissen, wie frei sind wir eigentlich. 2003 haben sie Jesus-Karikatur nicht gedruckt, damit wollen sie ihre Leserschaft nicht erschrecken. Jetzt haben sie das aber mal mit Mohammed versucht und haben dann auf Teufel komm raus diese Reaktionen provoziert. Ja. Und man hat dann sozusagen, ach, seht ihr, das sind diese religiösen Teufel wieder. Und man hat es so den politischen Kontext weggeschnitten, dass Dänemark ja so mit Hurra-Gebrüll wie kaum eine andere europäische Nation in den Afghanistan- und in den Irakkrieg gezogen ist. Und dann hatte man diese, wie ich finde, absurde Konstellation, dass hier alle Leute Pressefreiheit schrien, während da zwei Kriege geführt wurden, die man milde gesagt illegal nennen könnte. Und das meine ich mit diesen Kontexten. Ja, also ich wollte eigentlich eben in diesem Kontext sozusagen zu diesem Stichwort von Ihnen noch Inszenierung kommen. Es ist eine Art von doppelte Inszenierung gewissermaßen eigentlich. Also auf der Seite politisierter Religionen, also sozusagen, das sind übrigens nicht nur, ist das nicht nur der Islam, bei dem wir das konstatieren können. Aber auf dieser Seite, wenn man so will, ist die Blasphemie, Empfindlichkeit, also ich gewissermaßen die Feier des Verletztseins und des Beleidigtseins, ein Mittel sozusagen der Mobilisierung der Massen. Das funktioniert offensichtlich einwandfrei, auch wenn diese Massen diese Karikatur nie und nimmer gesehen haben und sozusagen, sie sind politisch gesehen so fanatisiert, also dass dieses Vehikel, dass das greift. Daneben steht aber eine andere Inszenierung, also die Inszenierung, die ebenso einäugig ist, also die Inszenierung eigentlich also einer extremen Auffassung auch von Meinungsfreiheit, die sagt, Meinungsfreiheit impliziert im Grunde auch, dass ich fraglos beleidigen kann. Das muss die Meinungsfreiheit aushalten. Das scheint mir natürlich eine freiwillige oder jedenfalls unfreiwillige Provokation, um sozusagen der anderen Inszenierung eigentlich auch wiederum zu sein. Und irgendwann befindet man sich in einem Kreislauf, um sozusagen, also der sich aufstülpenden Beleidigungen und Provokationen. Und manchmal frage ich mich auch, Moment mal, können wir mal also ganz kurz nachdenken, was wir da nun eigentlich auch tun? Es ist so schlimm, um sozusagen eigentlich vielleicht auch also bestimmte Empfindlichkeiten, die wir in unserem Rahmenwerk nicht nachvollziehen können, wir, die ständig von Multikulturalismus und dergleichen eigentlich sprechen, aber offensichtlich nicht verstehen, was das auch heißt, ja, dass man da vielleicht mal ganz kurz überlegt, wozu denn das eigentlich, muss das sein, ist das überhaupt sinnvoll und auch zuletzt, ist es ästhetisch überhaupt ansprechend oder sinnvoll, was wir da eigentlich auch tun. In der Regel ist es das nicht. Und das wird alles sehr fundamentalistisch beantwortet, also auch auf der Seite der Aufklärung. Das ist so das. Ja, ich würde das nicht als Aufklärung bezeichnen, sondern das ist gewissermaßen eigentlich auch ein Stück weit eine haltlos gewordene Pseudo-Aufklärung. Und es ist übrigens eigentlich auch ein Missverständnis zu meinen, dass die Meinungsfreiheit sozusagen, also der Güter höchstes eigentlich auch sei, also dass die Meinungsfreiheit als ein Grundrecht sozusagen überall primär sei, das ist natürlich nicht der Fall. Ich meine, die Grundrechte befinden sich gewissermaßen in dem Prozess eines ständigen Ausgleichs. Mhm. Und also dem muss man sich, glaube ich, auch aussetzen. Mhm. Und ich denke auch, also dass diese zwei Szenarien sozusagen oder die zwei Inszenierungen, die sind enorm wichtig füreinander, denn sie halten sich auch am Leben. Ja, dann gäbe es dann noch einen zweiten Fall und damit sind wir auch bei der Kunst, das ist ja auch noch ein Punkt, der Sie in mehreren Publikationen, Kunst und Religion, ein Zusammenhang, der Sie sehr interessiert hat. Und das wäre der Fall von Pussy Riot, um das mal auch an diesem Feiertag zu sagen. Das heißt Muschi-Aufstand und ist eine russische Künstlergruppe. Und die haben in einer Kathedrale eine Aufführung geboten vor 2 Jahren. Ja gut, ich meine, dort wurde mittels, also laute Punkmusik und sozusagen eigentlich auf die Unterdrückung der Frauen eigentlich in der orthodoxen Kirche hingewiesen. Vor wenigen Monaten hier in Köln, sozusagen idem dito eigentlich. Und ja, das wird vermutlich auch für mich unter Kunstfreiheit. Also ich halte diese Art von Protest eigentlich für sinnlos und ein Stück weit albern eigentlich auch. Also wenn wir, wie wir vorhin darüber gesprochen haben, eigentlich also ein Stück weit aus diesem Fallstricken der Inszenierungen heraus gelangen wollen, dann werden wir doch jedenfalls ein gewisses Verständnis um sozusagen für andersartige religiöse Sensibilitäten aufbringen müssen. Nicht um sozusagen im Fall einer politischen Religion, die, wenn man so will, die Grundlagen einer freiheitlichen Demokratie aushebeln möchte. Also ich glaube, da sollten wir gewissermaßen hartnäckig bleiben. Aber auch die nicht religiös Überzeugten sind heutzutage in der Kunst auf der Suche eigentlich nach, also gewissermaßen der Anwesenheit von Bedeutung. Sie sind auf der Suche nach Sinn in ihrem Leben und erwarten das eigentlich von der Kunst. Und viele von uns werden eigentlich auch bestimmte ästhetische Erfahrungen kennen, die uns nicht nur gefallen, sondern die uns erschüttern, im Positiven wie im Negativen, die uns auch wirklich erschüttern und wo wir das Gefühl haben, wir werden konfrontiert mit einer Art von Präsenz, die größer ist, die mächtiger ist, als wir selber das eigentlich auch sind. Also ist und vielleicht das die letzte Form des Heiligen? Also es könnte sein, dass das als Variante oder als Abschattung, säkularisierte Fassung des Heiligen. Ja, das könnte man, das wäre natürlich ein weiteres Gespräch, aber man könnte das als eine Art von Abschattung des Heiligen eigentlich auch betrachten. Also mit anderen Worten, so weit entfernt sind wir auch nicht von einer solchen Einstellung. Vielleicht kommt es darauf an, dass wir uns auch ehrlich dazu bekennen, dass auch uns sozusagen diese Art von Erfahrung vermutlich dann eher in ästhetischen als in religiösen Umgebungen gar nicht mal so unbekannt ist. Also umso mehr Gründe hätten wir, gewissermaßen diese Art von Präsenz auch in Religionen, also die Art wie in Religionen sozusagen die Präsenz des Heiligen, des Sakralen empfunden wird, mit einem gewissen Respekt eigentlich auch zu begegnen. Gibt es in unserer Gesellschaft nicht so etwas wie eine Furcht vor dem Heiligen? Ich hätte auch Furcht vor dem Heiligen. Das Heilige war schon immer furchtbar. Die Furcht vor dem Heiligen ist, glaube ich, vielleicht sogar eine Form der Anerkennung dessen, was sich da auch vollzieht. Also das Heilige ist nicht sympathisch. Ja? Also es ist auch nicht immer moralisch, wie wir meinen. Aber vielleicht gibt es eine Art von Gesprächsgrundlage oder besser gesagt eine Art von Erfahrungsgrundlage, die Menschen mit dem ernsthaften Bedürfnis auch in der Kunst eine Art von ästhetischer Erfahrung machen zu können, die mehr ist als Vergnügen, die mehr ist als die Inszenierung auch seiner selbst, sondern hofft, dass die Welt auf uns antwortet in der Kunst, dass sie eine Resonanz vielleicht auch besitzt, dass diese Erfahrung vielleicht gar nicht mal so radikal weit entfernt ist von der Erfahrung von Menschen, die das in religiösen Bildern, Kategorien und in ihren religiösen Auffassungen zum Ausdruck bringen. Also da hätten wir, glaube ich, eine gemeinsame Grundlage, auf der man aufbauen könnte und vielleicht eine Gesellschaft eines gewissen, doch ja, toleranten Respekts auch realisieren könnte, glaube ich. Sie hörten Kunst und Religion als prekäres Verhältnis. Jean-Pierre Wils im Gespräch mit Walter van Rossum, Redaktion Barbara Schäfer. Diese Sendung von Essay und Diskurs steht auch online zur Verfügung bei deutschlandfunk.de.